Erster im siebten Jahr, am zehnten Tag des fünften Monats, kamen einige Anführer Israels zu mir, um den Herrn nach seinem Willen zu fragen. Zweiter, während sie vor mir saßen, empfing ich eine Botschaft vom Herrn, die direkt an mich gerichtet war. Dritter, Gott befahl mir, den Anführern zu sagen, dass er sich nicht von ihnen befragen lässt, weil sie ungehorsam sind. Vierter, er fragte mich, ob ich bereit sei, über sie zu urteilen und ihnen die schrecklichen Taten ihrer Vorfahren vor Augen zu führen. Fünfter, ich sollte ihnen erklären, dass Gott Israel erwählte und den Nachkommen Jakobs in Ägypten versprach, ihr Gott zu sein. Sechster, an jenem Tag schwor er ihnen, sie aus Ägypten in ein besonders fruchtbares Land zu führen, das er für sie ausgesucht hatte. Siebter, er forderte sie auf, ihre abscheulichen Götzen wegzuwerfen und sich nicht durch die Götter Ägyptens unrein zu machen. Achter, da sie jedoch rebellisch waren und nicht auf ihn hörten, wollte er seinen Zorn bereits in Ägypten über sie ausschütten. Neunter, er tat es jedoch nicht, damit sein Name vor den anderen Völkern nicht entehrt wurde, da er Israel öffentlich befreit hatte. Zehnter, deshalb führte er sie aus Ägypten heraus und brachte sie zuerst in die Wüste, um sie dort zu prüfen. Elfter, dort gab er ihnen seine Gesetze und Regeln, die den Menschen das Leben schenken, wenn sie diese treu befolgen. Zwölfter, er gab ihnen auch den Sabbat als ein besonderes Zeichen, damit sie erkennen, dass er der Herr ist, der sie heiligt. Dreizehnter, aber das Volk Israel rebellierte auch in der Wüste gegen ihn, indem sie seine Gesetze missachteten und den Sabbat entweihten. 14. Wieder entschied sich Gott dagegen, sie völlig zu vernichten, damit sein Name vor den Augen der anderen Völker heilig blieb. 15. Dennoch schwor er ihnen in der Wüste, dass sie das versprochene, fruchtbare Land niemals betreten würden. 16. Dies geschah, weil sie seine Gebote ablehnten und lieber ihren Götzen folgten, anstatt den Sabbat zu achten. 17. Trotzdem hatte er Mitleid mit ihnen und vernichtete sie in der Wüste nicht vollständig, obwohl sie es verdient hatten. 18. Er warnte die nächste Generation in der Wüste davor, den schlechten Beispielen und Götzen ihrer Väter zu folgen. 19. Er erinnerte sie daran, dass er ihr Gott ist und sie deshalb nach seinen Regeln und Gesetzen leben sollen. 20. Sie sollten den Sabbat heilig halten, damit dieser als Zeichen ihrer besonderen Beziehung zu Gott dienen konnte. 21. Doch auch diese Kinder waren ungehorsam, missachteten die lebenswichtigen Gesetze und entweihten erneut den Sabbat des Herrn. 22. Gott hielt seinen Zorn jedoch zurück, um seinen Ruf bei den Völkern zu schützen, die den Auszug aus Ägypten miterlebt hatten. 23. Er schwor ihnen aber in der Wüste, dass er sie später unter alle Völker und Länder der Erde zerstreuen würde. 24. Der Grund dafür war ihr ständiger Ungehorsam gegenüber seinen Gesetzen und ihre Vorliebe für die Götzen ihrer Vorfahren. 25. Schließlich überließ er sie Gesetzen und Regeln, die ihnen nicht halfen und durch die sie kein Leben finden konnten. 26. Er ließ zu, dass sie sich durch ihre eigenen Opfer unrein machten, damit sie vor Entsetzen erkennen, wer der Herr ist. 27. Deshalb sollte ich dem Volk Israel sagen, dass ihre Väter Gott durch ihre Treulosigkeit schwer beleidigt haben. 28. Sobald sie in dem versprochenen Land waren, opferten sie auf jedem Hügel und unter jedem Baum anderen Göttern. 29. Gott fragte sie spöttisch, was das für Opferstätten seien, weshalb man diese Orte bis heute Höhen nennt. 30. Er fragte das Volk, ob sie sich wirklich genauso unrein machen wollten wie ihre Vorfahren, indem sie Götzen dienten. 31. Da sie ihre Kinder opferten und Götzen anbeteten, erklärte Gott feierlich, dass er ihre Fragen nicht mehr beantworten werde. 32. Ihr Plan, wie die anderen Völker zu sein und Götter aus Holz oder Stein zu verehren, wird niemals gelingen. 33. Gott schwor, dass er mit großer Macht und strengem Gericht als König über sie herrschen wird. 34. Er wird sie mit starker Hand aus den Ländern sammeln, in die sie wegen ihres Ungehorsams vertrieben wurden. 35. Dann wird er sie in eine einsame Gegend führen, um dort persönlich mit ihnen über ihre Taten zu richten. 36. Er wird sie genauso streng beurteilen, wie er es damals mit ihren Vorfahren in der Wüste Ägyptens getan hat. 37. Er wird sie genau kontrollieren und sie dazu zwingen, die Verpflichtungen seines Bundes wieder ernst zu nehmen. 38. Diejenigen, die gegen ihn rebellieren, wird er aussortieren, sodass sie niemals in das Land Israel zurückkehren werden. 39. Gott forderte das Volk auf, entweder ihren Götzen zu dienen oder endlich aufzuhören, seinen Namen durch Heuchelei zu beleidigen. 40. In der Zukunft wird das ganze Volk Israel ihm auf seinem heiligen Berg dienen und dort ihre Gaben darbringen. 41. Er wird sie wie ein angenehmes Opfer annehmen, wenn er sie aus der Zerstreuung zurückbringt und seine Heiligkeit zeigt. 42. Dann werden sie erkennen, dass er der Herr ist, wenn er sie in das Land ihrer Vorfahren zurückführt. 43. Dort werden sie sich an ihre bösen Taten erinnern und sich über ihr eigenes Verhalten zutiefst schämen. 44. Schließlich werden sie verstehen, dass Gott gnädig handelt, um seinen Namen zu ehren und nicht, um sie nur zu bestrafen.